Ja, hallo, ich bin's, der Hirsi, auch bekannt in den zahlreichen deutschen Podcasts unter dem Namen Hirsemann, wrestling-takeover.de.dl, mein eigener Podcast. Und als Podcaster weiß ich natürlich, wie schwer es ist, ein gutes Produkt auf den sozusagen Markt, auf den Podcastmarkt zu bringen. Und da machen die Leute von meinewahreliebe.de, dem Fußballpodcast Nummer 1, meiner Meinung nach in Deutschland, sehr, sehr gute Arbeit liefern. Ja, schon fast von Woche zu Woche ein sehr, sehr gutes Produkt ab. Sehr informativ und auch mit dem nötigen Humor wird dort zur Sache gegangen. Und ja, nun wünsche ich euch viel Spaß bei der neuesten meinewahreliebe.de Podcast-Ausgabe. Bis dann.